Wir haben aufgehört beim Kolosserbrief 2, Vers 6. Das ist Seite 50 im Handbuch. Paulus schreibt dort, wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und aufgebaut in ihm. Ihr stellt fest, wie es in zwei Richtungen geht, hinunter und hinauf, verwurzelt und aufgebaut. Ohne eine gute Wurzel kann man nicht hoch bauen, weil es nicht stabil ist. Und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Seht zu, hier warnt er den Leser, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug. Und tatsächlich sehen wir eine Menge davon in der Kirche. Häufig geht es um menschliche Überlegungen, um menschliche Philosophie. Aber wir müssen zum Wort Gottes zurückkommen. Eigentlich ist es so leicht, am Wort Gottes festzuhalten. Ich verstehe nicht, wie manche Christen sich so verlaufen können. Houston, we have a problem. There we go. Okay. Now, look at verse 9. Here we go. Wir sind noch bei Vers 8. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und leeren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen, und nicht Christus. Lasst euch von niemand einreden, so haben wir es immer gemacht. Denn das ist eitle Philosophie. Sie bringen menschliches Denken in die Kirche. Wir dürfen nicht mehr wie der natürliche Mensch denken. Wir müssen geistlich denken. Wir müssen mit dem Sinn Christi denken. Christus dachte häufig entgegengesetzt zu dem, wie die Welt dachte. Ich würde sogar sagen, Christus dachte entgegengesetzt zu dem, wie die Religionen dachten. Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Hier steht, dass wir uns nach Christus richten müssen, verwurzelt und geübt und aufgebaut in ihm. Und jetzt hört zu, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist eine tolle Aussage, aber damit hört es noch nicht auf. Vers 10, und ihr seid in ihm vollständig zur Fülle gebracht. Die Fülle Gottes war in Jesus, und ihr seid in ihm, in dieser Fülle. Versteht ihr? In diese Gemeinschaft seid ihr mit hineingesetzt, mit Christus, der das Haupt ist jeder Gewalt und jeder Macht. In Christus seid ihr, in ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Er spricht über die Beschneidung des Herzens, darüber, dass wir wiedergeboren sind und in ihm begraben. Paulus benutzt hier all diese Bilder, um uns das Gesetz der Identifikation zu erklären, wie wir mit Christus eins geworden sind. In ihm bist du vollständig. In ihm bist du beschnitten, nicht mit der Beschneidung, die mit Händen geschieht, sondern mit der Beschneidung deines Herzens. Du bist mit ihm begraben in der Taufe. Du bist auferstanden mit ihm durch deinen Glauben in das Wirken Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Mit anderen Worten, sobald du ihm vertraust, gehörst du zu ihm. Im Heilungsseminar sagen wir, es ist wie ein Class-Action-Suit. Du hast seinen Namen angenommen und deswegen erhältst du alles, was er hat. Das musst du glauben. Da musst du dich hineinbewegen. Du musst aufhören, Mangel zu befürchten. Egal, ob es um Kraft geht oder Finanzen oder den Glauben. Hör auf, so zu denken. Erkenne, dass Gott treu ist. Und wenn Gott treu ist, spielt dein Glaube keine Rolle mehr, weil du nämlich ihm glaubst. Versteht ihr? Die Frage, habe ich genug Glauben, sollte nie wieder eine Rolle spielen. Denn du fragst damit eigentlich, ob Gott treu ist. Wir wissen, dass Sarah damals gelacht hat, als es um die Verheißung an Abraham ging. Trotzdem sagt Hebräer 11, dass Sarah Vertrauen zu Gott hatte. Sie wird in diesem Kapitel als Glaubensheld aufgezählt, weil sie Vertrauen zu Gott hatte. Deswegen wird sie in Hebräer 11 genannt. Nicht ihr Glauben ist das Wichtige, sondern ihre Entscheidung, Gott zu vertrauen. Hier ist das Geheimnis. Wenn du Gott als vertrauenswürdig ansiehst, wirst du mit dem gleichen Maß gemessen. Wenn du Gott als vertrauenswürdig ansiehst, dann sieht er dich als gläubig, weil du nämlich ihm vertraust. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Denk einfach so, wenn du ihm ganz vertraust, dann sieht er das als Glauben an. Alles, was du tun musst, ist, dich entschließen, Gott zu glauben, dass er sein Wort hält. Und wenn du nichts anderes aus meinen Vorträgen mitnimmst, jede Glaubensaussage geht darauf zurück. Gott ist vertrauenswürdig, denn er hält sein Wort. Das ist eigentlich alles, was ich predige. Wenn mich jemand fragt, worüber wirst du heute predigen? Dass Gott vertrauenswürdig ist, dass Gott seinem Wort treu ist. Vielleicht konzentriere ich mich auf einen bestimmten Teil seines Wortes, um zu betonen, wo er vertrauenswürdig ist. Aber grundsätzlich ist die Botschaft immer, dass Gottes Wort vertrauenswürdig ist. Sobald du beginnst zu glauben, dass er sein Wort hält, nennt er dich gläubig. Und du wirst auch in Hebräer Kapitel 11 genannt. Es ist wirklich so einfach. Hört zu. Es ist unwichtig, wie gut ihr als Theologen oder Griechischkenner oder Hebräischkenner seid. Was du tun musst, ist, Gott für vertrauenswürdig halten. Und das kann jeder. Deswegen geht es darum, zu glauben wie ein Kind. Er möchte, dass du ihm wie ein Kind vertraust. Sieh ihn als vertrauenswürdig an. Glaube ihm, dass er tun wird, was er versprochen hat. Paulus schreibt, dass du in ihm vollständig bist, Vers 10, dass du mit ihm begraben bist, Vers 12, dass du im Glauben in ihm auferstanden bist, genauso wie Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, zusammen mit ihm. Wann wurdest du auferweckt? Als er auferweckt wurde. Seine Auferstehung ist auch deine, verstehst du? Indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Ihr stellt fest, er hat die Gewalten und Mächte entwaffnet. Im Lukas-Evangelium spricht Jesus davon, dass er den starken Mann gefangen nimmt und ihn bindet und ihm alles wegnimmt, was er gestohlen hat. Wenn du jemanden fesseln kannst, musst du stärker sein als er. Und Jesus war derjenige, der stärker als der starke Mann ist. Jesus hat ihn gebunden. Und nirgendwo heißt es, dass Jesus seine Fesseln wieder gelöst hätte. Auch in der Bibel steht nichts darüber, dass Satan wieder losgemacht ist. Nur in der Offenbarung steht, dass seine Fesseln nach 1000 Jahren gelöst werden. Und ich möchte hier nicht über Endzeittheologie sprechen. Ich möchte einfach nur betonen, dass wir Satan nicht losbinden wollen, wenn Gott ihn nicht losgebunden hat. Einer, der stärker ist als Satan, hat ihn gebunden. Das ist der, in dem du lebst. Und wenn du Satan gegenüberstehst, weißt du, derjenige, der in dir ist, hat ihn schon mal besiegt. Er hat ihn ein für alle Mal geschlagen, aber auch jedes Mal, wenn er ihn getroffen hat. Jedes Mal, wenn sie aneinander gerieten, hat ihn Jesus geschlagen. Ist dir klar, dass Jesus nie ein Duell verloren hat, nie einen Kampf, nie eine Schlacht? Jesus' Sieg war immer hundertprozentig. Manchmal musste er nochmal die Hände auflegen, aber trotzdem gewann er jedes Mal. Und das ist der, der in dir wohnt. Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umherführt in Christus Jesus. Bist du in Christus Jesus? Dann ist es dir bestimmt, jede Schlacht zu gewinnen und nie eine zu verlieren. Solange du in ihm bleibst, gibt es keinen Grund für dich, jemals zu verlieren. Stimmt's? Paulus schreibt weiter, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder Coke. Oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus. Mit anderen Worten, lasst euch durch keine Rituale in Gefangenschaft bringen. Und hier geht es nicht generell um Essen oder Nahrung. Nein, es geht eher um rituelle Vorbereitung für das Essen. darauf achten, dass es koscher ist und ähnliche Dinge. Lasst euch da nicht hineinziehen. Denn wenn ihr euch davon gefangen nehmen lasst, werdet ihr auf dem Missionsfeld kaum wirksam sein. Denn da draußen bekommst du kaum die Nahrung, die du gerne haben möchtest. Sie ist vielleicht nicht so hergestellt oder nicht so koscher, wie du es gerne hättest. Nimm das einfach so an, wie es ist. Bring das Königreich voran. Und lass dich nicht von anderen dafür verurteilen. Und wir müssen erkennen, dass diejenigen, die das tun, in der Bibel die Schwachen im Glauben genannt werden. Diejenigen, die andere Christen richten, aufgrund von Nahrung oder wie sie bestimmte Dinge tun, sind die Schwachen im Glauben. Stresst ihren Glauben nicht, sondern helft mit, sie aufzubauen. Zeigt ihnen die Wahrheit und bringt sie in die Freiheit. Hört zu, auch wenn es so aussieht, ich versuche nicht absichtlich, Leute vor den Kopf zu stoßen. Aber anscheinend muss ich mir dafür auch keine große Mühe geben. Und schließlich 1. Timotheus 3, Vers 16, auf Seite 52. Ohne Widerspruch, kein Zweifel darüber, anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht, der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Geht auf die nächste Seite. Über das Folgende haben wir ein wenig im Heilungsseminar gesprochen. Darüber möchte ich jetzt sprechen. Und ich erwarte nicht, dass ich damit bis zur nächsten Session fertig werde, denn das ist einiges. Aber ich möchte zu dieser Frage Stellung nehmen, denn auch ich habe mir darüber den Kopf zerbrochen. Ich habe es mir angeschaut und studiert und ich denke, ich habe ein paar Antworten darauf. Doch es reicht nicht aus, eine Antwort auf ein Problem zu haben, sondern die Antwort muss auch funktionieren, damit das Problem aufhört, ein Problem zu sein. Deswegen mag ich auch manche Ansätze in der christlichen Psychologie nicht, wo man versucht, die geistlichen Wurzeln zu analysieren. Sie sind hervorragend darin, das Problem zu finden und zu benennen, aber sie können die Menschen trotzdem nicht befreien. Ich möchte nicht sagen, dass dadurch nie jemandem geholfen wird, aber anscheinend reicht manchen Therapeuten die Identifikation des Problems schon aus, anstatt dass man das Problem löst und die Menschen freisetzt. Und ich bin nicht grundsätzlich gegen Seelsorge, denn es gehört zur Jüngerschaft. Aber ein Jünger Christi ist nicht automatisch frei, sondern man muss Menschen freisetzen und sie dann zu Jüngern Christi ausbilden. Das ist der Prozess. Und manchmal brauchen Menschen einfach einen klaren Blick auf bestimmte Dinge. Das Problem ist nur, wenn man nicht aufpasst, dann genügt einem schon das bei jedem Problem. Und es hilft aber gar nicht bei allen Problemen. Manchmal muss man Probleme erschlagen, weg aus den Menschen. Nicht körperlich, ihr versteht, was ich meine. Also hier schreibt jemand, lieber Curry, ich wurde sehr gesegnet durch deine Lehre vom neuen Menschen, durch das Matrix-Mindset und viele andere deiner Predigten. Also man weiß sofort, wenn es so anfängt, dann gibt es gleich ein Problem. Meine Frage ist, wie kommt es, dass wir an anderen Orten, in anderen Ländern oft sofortige, manifestierte Heilungen sehen, aber hier haben wir nicht die gleiche Erfolgsquote, was sofortige Heilung angeht? Ich weiß, es ist eine Frage der Erneuerung des Geistes. Das stimmt. Aber ich denke nicht, dass Sie in anderen Ländern kein Problem mit der Erneuerung des Geistes haben. Stimmt auch. Aber viele Tausende haben schon sofortige körperliche Heilung sehen können. Ja, zuerst mal gibt es hier verschiedene Aspekte und ich möchte es so einfach und schnell wie möglich sagen. Zuerst ist da folgender Aspekt. Damit es ein Zeichen ist, muss es sofort geschehen oder wenigstens sehr, sehr schnell. Stimmt's? Es sollte sich nicht hinziehen. Wenn du dem Kranken sagen musst, warte darauf im Glauben, dann ist es kein Zeichen. Jesus hat nie von den Jüngern erwartet, dass sie Menschen, die nicht gerettet waren, die Jesus nicht kannten, die gar nichts von ihm wussten, die nicht zur Familie Gottes gehörten, dass sie diesen Menschen sagen, wartet im Glauben auf eure Heilung. Er erwartete, dass die Kraft Gottes zu sehen ist, dass das Königreich Gottes zeigt, dass es stärker ist als das Reich, das diesen Menschen in Krankheit gefangen hält. Das ist das Evangelium vom Königreich Gottes. Ich bin fest davon überzeugt, damit es ein Zeichen Gottes ist, sollte es schnell passieren, ziemlich schnell, damit es die Menschen in Beziehung setzen können mit dem Handauflegen oder etwas anderem. Und hier kommt jetzt einer der Hauptgründe. Zunächst, und ich will es auch hier wieder unterteilen, wenn du in ein anderes Land gehst. Und das ist allgemein gesprochen auch meine Klage. Und ich habe auch schon von anderen Leuten gehört, dass sie es genauso gesagt haben. Warum ist es so, dass du in anderen Ländern fantastische Wunder sehen kannst? Und wenn du hier in die USA zurückkommst, dann scheint es so zu sein, dass jeder erstmal dafür Glauben haben und ewig am Glauben festhalten muss. Und ich stimme zu, es scheint ganz häufig so zu sein. Und ein Teil könnte damit zusammenhängen, dass, wenn du nach Übersee gehst, dann sitzen je nach Situation mehr ungerettete Menschen im Gottesdienst als Christen. Da sitzen Leute mit den verschiedensten Hintergründen. Voodoo, Hexerei, Animismus, Ahnenkult, all dieses Zeug. Und sie haben keine Ahnung vom Christentum und also ist es ein Zeichen für sie. In der Kirche ist Heilung sehr selten ein Zeichen, denn die meisten Leute, die hier sitzen, sind Christen und die Zeichen sind nicht für sie. Versteht ihr? Der andere Aspekt ist, dass wenn du in Übersee bist, du von den Menschen anders wahrgenommen wirst. Manchmal werden sie durch ihren Glauben geheilt, weil sie dich auf eine bestimmte Weise sehen. Sie kommen in die Versammlung und erhalten, was sie von Gott erwarten. Und dir ist klar, dass es völlig egal ist, ob du oder irgendjemand anders für sie betet. Sie kommen einfach mit Erwartung und empfangen Gottes Handeln. Gott handelt und sie nehmen es. Und es wird zum Zeichen Gottes für sie. So war es auch bei T.L. Osborne, als er in islamischen Ländern seine Open-Air-Gottesdienste abgehalten hat. Es waren viele Moslems anwesend. Jesus erschien ihnen in Visionen, wie er durch die Menge ging und Menschen wurden gerettet. Ganz häufig hat es damit zu tun, wo es stattfindet. Und zweitens, das geht jetzt mehr uns Christen an, denjenigen, der in die Mission geht. Wenn ich hier bin, dann gibt es 1000 Sachen, um die ich mich kümmern muss. Wie heute. Heute ist Freitag, das bedeutet Zahltag. Also in den Pausen schreibe ich gerade Schecks aus. Während des Mittagessens gehe ich zur Bank und überweise Geld, um sicherzustellen, dass jeder etwas zu essen hat. Da das zu meiner Verantwortung gehört, muss ich daran denken. Aber wenn ich im Ausland bin, dann habe ich diese Sorge nicht. Wenn ich hier bin, klingelt das Telefon. Ich bekomme SMS von vielen Leuten aus der ganzen Welt. SMS von meiner Familie, SMS von Kranken. Es hört nicht auf. Es ist eine ständige Flut. Wenn ich im Ausland bin, habe ich kein Telefon. Fürs Ausland haben wir ein spezielles Telefon, ein BlackBerry, das wir vom Flughafen aus benutzen. Hier verwende ich es nicht, sondern nur im Ausland. Niemand kennt die Nummer. Außer meinen engsten Mitarbeitern, weil mich dort niemand unbedingt erreichen muss. Niemand ruft an. Es ist fantastisch. Ich freue mich schon drauf. In anderthalb Monaten bin ich wieder dort. Wenn ich dort bin, dann fühlt es sich an wie die Zeit, in der ich angefangen habe. Mit anderen Worten, es gab keine 1000 Leute, die ständig etwas von mir wollten. Ich habe einfach mit Gott gelebt. Ich konnte nachdenken und beten und Gott bitten, dass er Türen öffnet. Ihn bitten, dass er mir einen Ort gibt, an dem ich predigen kann. Niemand wollte etwas von mir. Denn niemand kannte uns, niemand kannte meine Telefonnummer. Wenn ich im Ausland bin, ist es sehr still. Es fühlt sich an wie ein Schritt 20 Jahre zurück. Und alles, was ich mache, ist herumgehen und beten und mit Menschen Gemeinschaft haben. Es ist fantastisch. Und wenn ich in einem Gottesdienst bin, weiß ich, dass wir eine Chance haben. Ich bin nicht einen Monat lang jeden Abend da, um für jemanden jeden Tag beten zu können. Ich bin vielleicht nur 3 Tage dort und viele Leute haben nur diesen einen Tag oder sie sterben. Das heißt, der Fokus ist auf den Menschen dort. Es geht hier um keinen geistlichen Dienst oder um die Frage, ist dieses Gebäude groß genug oder müssen wir ein weiteres Gebäude dazu mieten? Oder um Verträge, Mietverträge, Kaufverträge, nichts davon. Paulus sagte damals zu Timotheus, ein guter Soldat lässt sich nicht verwickeln in die Angelegenheiten dieses Lebens. Und ganz ehrlich, um Menschen zu erreichen, die uns um Hilfe bitten, müssen wir wachsen. Aber häufig, wenn wir wachsen, gibt es Verstrickungen, in denen wir uns dann befinden. Aber das sollte so nicht sein. Wenn ich es schaffe, Menschen zu trainieren, die wissen, wie ich handle, ich meine damit, dass Geld keine Rolle spielen sollte. Ich will mich sehr vorsichtig ausdrücken. Ihr kennt Kevin, ich vertraue ihm. Ich vertraue den Leuten, die hier mit mir arbeiten. Aber sie können nicht alles stemmen, weil die Arbeit gerade wächst. Und zur gleichen Zeit versuche ich, Brüder auszubilden, denen ich das Geschäft überlassen kann, die das Geld nicht zum Fenster hinauswerfen. Jeder weiß, dass ich so etwas nicht machen würde. Aber wenn sie meine Prinzipien nicht kennen, könnte es sein, dass sie so etwas sagen. Vor einiger Zeit gab es so eine Situation. Ich war außer Landes und jemand schrieb einen Brief an all unsere Partner, denn mein Geburtstag stand bevor und er wollte Geld sammeln für ein Geburtstagsgeschenk. Ich wusste nichts davon. Und jeder, der mich kennt, wusste, dass ich so etwas nicht zugelassen hätte. Aber wenn so etwas bekannt wird, wird die Glaubwürdigkeit unseres Dienstes beschädigt. And it looks like it came from our ministry, my credibility gets hit. Ich sage euch, eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass Geld für einen geistlichen Dienst die unwichtigste Sache ist. Mit dem Internet zum Beispiel können wir die ganze Welt erreichen, und das ist sehr preiswert. Es ist der Schnickschnack, der nach Meinung der Leute vorhanden sein muss, der Geld kostet. Und ich hasse diesen Schnickschnack, denn der hält dich ständig bei Atem, sodass du dich nicht konzentrieren und Leuten helfen kannst. Deswegen erleben wir im Ausland Dinge, die wir hier nicht sehen. Manchmal sehen wir sie auch hier. Aber häufig geht es nicht so schnell oder es gibt andere Unterschiede. Und ich sage euch eins, nur damit ihr das wisst. Es gab Leute, die mit mir unterwegs waren, hier in den USA. Wir sind damals nach Wisconsin gegangen, südlich eines der großen Seen. Jemand hat mich dorthin begleitet. Rudillac, Wisconsin? Ja, right at the bottom of one of the big lakes there. Lake Erie or something like that. I don't know which one it is now. But this person rode with me in my Yukon at that point. Wir waren gemeinsam unterwegs und haben uns unterhalten und es war fantastisch und es war gut. Wir waren in einem Gottesdienst. Und in diesem Gottesdienst gab es viele große Heilungswunder. Da war ein Mädchen mit Spina bifida, das heißt, ihr Rückgrat war außerhalb ihres Körpers. Sie war 14, 15 Jahre alt. Das Rückgrat stand aus dem Rücken heraus. Sie konnte nicht laufen und war niemals ohne Hilfe gegangen. An diesem Morgen war sie im Gottesdienst. Sie wollte nichts mehr mit dem Christentum zu tun haben, weil sie vorher in Heilungsgottesdiensten gewesen war, wo die Leute sie aus dem Rollstuhl herausgezerrt haben, auf der Bühne, wo die Kameras standen. Denn man war nicht an ihr interessiert gewesen, sondern wollte nur eine spektakuläre Heilung auf Video haben. Dieses Mädchen hatte genug davon. Sie glaubte es nicht mehr. Sie wollte nichts mehr damit zu tun haben. Aber irgendwie kam sie an unsere CDs und sagte ihren Eltern, dass sie unbedingt zu unserer Versammlung hingehen wollte. Ihre Eltern waren schockiert und fragten sie, warum. Sie sagte, weil er sich anders anhört. Sie kam also in die Versammlung und setzte sich. Es war ein großer Saal. Da saß sie also und irgendwer kam zu mir und erzählte mir von ihr. Und ich sagte, okay, wir werden für sie beten. Dann ging ich zu ihr rüber und sprach mit ihr und betete für sie. Sie war 3 Tage da und an allen 3 Tagen haben wir ihr gedient. Bei dem Heilungsgottesdienst durfte ich wieder für sie beten. Und sie merkte, dass irgendwas passierte. Aber häufig weißt du nie, wie viel davon psychosomatisch ist und wie viel davon die Kraft Gottes ist. Ich bin hier ganz ehrlich. Als wir fertig waren, bin ich zu ihr hingegangen und habe sie gefragt, was möchtest du jetzt tun? Wenn du aus dem Rollstuhl raus willst, werde ich dir helfen. Und wenn du es nicht willst, wenn du einfach auf Gott warten willst, was immer du tun möchtest, so werden wir es machen. Und sie sagte, ich möchte laufen. Ich sagte, okay. Ein paar Männer halfen ihr aufzustehen, schoben den Rollstuhl weg. Ich legte meine Hand auf ihren Rücken, man konnte ihr Rückgrat fühlen. Ich befahl dem Rücken, geheilt zu sein, normal zu werden. und sie fing an zu weinen und zu zittern. Sie sagte, dass sie fühlt, wie etwas in ihrem Körper passiert, und fing an zu laufen. An diesem Abend ging sie aus dem Saal, während ihre Eltern den Rollstuhl schoben. Jeder in der Stadt kannte sie. Es war eine große Sache. Das herausstehende Rückgrat begann, sich in ihren Körper zurückzuziehen. Innerhalb von ein paar Wochen war es ganz zurück in ihrem Rücken. Von außen war nichts mehr zu sehen. Ein Wunder, kein Zweifel. Es brauchte etwas Zeit. Aber in dieser Nacht ist sie gelaufen. Wir setzten uns wieder ins Auto und machten uns auf den Rückweg. Und der Mann, der mit mir unterwegs war, fing einfach an zu weinen. And this guy that was riding with me, it's just me and him, and he started just crying. Ich dachte mir, das muss ihn sehr bewegt haben und freute mich. Ja, so sollte es auch sein. Das ist gut. Und er weinte. Er legte seinen Kopf auf das Armaturenbrett und sagte zu mir, oh, Curry, wann werden wir endlich die Kraft Gottes sehen? Oh, Curry, when are we going to see the power of God? Wörtlich. Und ich denke nur, was? Was hast du gerade gesagt? Er sagte, ich möchte gern die Kraft Gottes sehen. Ich fragte nur, was meinst du? Wovon redest du? Er sagte, ich möchte gern das Handeln Gottes sehen, die Kraft Gottes. Ich fragte ihn, wo warst du denn heute Abend? Denn sie war nicht die Einzige, die geheilt wurde. Es waren viele. Es waren bestimmt Hunderte von Menschen, die an diesem Abend geheilt wurden. Von allen möglichen Krankheiten. Füße, Rücken, Nacken. Fantastische Sachen. Einige sofort, einige in Ansätzen, einigen ging es einfach besser. Viele gaben Zeugnisse. Als ich an diesem Abend anfing, fragte ich, wer von euch hat Schmerzen? Und viele Hände gingen in die Höhe. Ich sagte zu ihnen, um euch zu zeigen, dass Gott hier ist und dass wir Autorität über Krankheit haben, befehle ich jetzt im Namen Jesu, dem Schmerz zu verschwinden. Geh, lass diese Menschen in Frieden. Du gehst jetzt. Ich klatschte in die Hände und rief das aus. Dann fragte ich, wer von euch wurde geheilt? Und sofort gingen Hände in die Höhe, überall im Saal. Dann sagte ich, wenn ihr noch Heilung braucht, schaut euch um. Wer hat euch angerührt? War es ein Mensch? Denn ich war es nicht. Wer hat euch angerührt? Jesus ist hier. Er ist hier, um zu heilen und euch freizusetzen. Es war fantastisch. Und dann sagt der Mann, der auf der Rückfahrt neben mir sitzt, dass er gerne die Kraft Gottes sehen möchte. Und wann wir die Kraft Gottes sehen werden? Wir fuhren zurück in unser Hotel. Dort hatten wir zwei verschiedene Zimmer. Aber bevor wir in unsere Zimmer gingen, setzten wir uns noch zusammen und redeten miteinander. Ich schaute ihn an und ich fragte ihn, was ist passiert? Wo warst du? Was meinst du damit, dass du gerne die Kraft Gottes sehen möchtest? Das Mädchen ist heute aus dem Rollstuhl aufgestanden und sie haben den Rollstuhl hinter ihr hergeschoben. Ja, aber ich möchte sehen, wie die Kraft Gottes in diesen Raum reinkommt. Ja, aber das ist heute Abend passiert. Vielleicht ist es so, dass was du gerne sehen möchtest, nicht das ist, was Gott vorhat. Vielleicht hast du eine ganz falsche Vorstellung. Vielleicht siehst du auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Kam eine Wolke der Herrlichkeit Gottes? Nein. Sind Leute aus Rollstühlen aufgestanden? Ja. Wurde Gottes Herrlichkeit sichtbar? Ganz bestimmt. Wurde seine Kraft sichtbar? Ja. Das war ihm nicht genug. Er wollte Goldstaub und ganz besondere Dinge sehen. Ich habe nichts dagegen. Wenn es passiert, fantastisch. Und wenn nicht, ist es auch egal. Er war einfach auf eine großartige Show aus. Er sagte mir, das möchte ich einfach sehen. Und ich antwortete ihm, ist dir klar, dass das Ganze nicht für dich geschehen ist? Gott hat nicht versucht, dich zu überzeugen. Wer glaubst du, dass du bist, dass Gott dich überzeugen müsste? Die Zeichen sind nicht für dich, denn du solltest ein Gläubiger sein. Die Zeichen sollten dir folgen. Ich denke, die einzige Möglichkeit für einen Gläubigen, die Zeichen zu sehen, die ihm folgen sollen, ist, dass er sich herumdreht und nicht mehr nach vorne schaut. Und wir redeten darüber eine ganze Zeit, sodass ich schließlich wütend wurde und ihm sagte, du solltest versuchen, einen anderen Weg nach Hause zu finden. Du kannst nach Hause fliegen oder du nimmst dir einen Bus, ist mir egal. Er fragte, meinst du das ernst? Ich sagte, ja, ich kann so nicht weitermachen. Ich kann mir nicht anhören, wie du sagst, dass du gestern Gottes Wirken nicht gesehen hast, als doch Leute aus dem Rollstuhl aufgestanden sind. Diese Einstellung kann ich nicht gebrauchen, denn die nächsten Menschen, denen ich dienen will, brauchen meine volle Überzeugung. Deswegen kann ich dir nicht weiter zuhören. Da wurde er still und wütend, denn er wollte nicht auf eigene Faust nach Hause fahren. Ich wusste, dass er genug Geld hat, um für sich selbst zu sorgen. Und ich will ehrlich sein, es machte mir nichts aus, ihn an einer Gaststätte auszusetzen. Weil die Leben anderer Menschen wertvoller sind, als mir seine Zweifel anzuhören. Und er fragte mich, hast du keine Angst, dass du die Leute verärgerst? Nein, ich habe mehr Angst davor, Menschen ohne Heilung zurückzulassen. Ich möchte mich nicht verstricken, deswegen gehe ich überall hin in die Welt und lade die Leute zu uns nach Dallas ein. Kommt her, arbeitet mit uns. Ich möchte Christen von den Verstrickungen befreien. Ich will das Ganze nicht als Geschäft führen. Wenn ich ein Geschäftsmann sein wollte, hätte ich weitergearbeitet, aber das will ich nicht mehr. Ich möchte meine Zeit im Gebet und im Dienst am Wort verwenden. Das möchte ich am liebsten tun. Und jemand anders soll sich um das andere Zeug kümmern. Das will ich eigentlich nicht. Es sind die Ablenkungen. Im Markus-Evangelium, Kapitel 4, können wir lesen, dass die Sorgen dieser Welt das Wort ersticken. Das passiert, wenn du dich in diese Welt verstrickst. Du wirst festgehalten. Als ich in der Armee war, gab es diese kleinen Pflanzen, die auf dem Boden lagen. Fühlten sich an wie ein Teppich. Du musstest einen hohen Schritt machen und von oben auf sie treten. Wenn du schlurfend gelaufen wärst, hätten sie dich festgehalten. Es waren ganz kleine Pflanzen. Jede für sich konnte einfach zerrissen werden. Aber wenn du ein Dutzend an deinen Füßen hattest, hielten sie dich fest und brachten dich zum Stolpern. In der Masse wurden sie zu einer echten Behinderung. Einzeln konntest du jedes zerreißen, aber gemeinsam würden sie dich zu Fall bringen. Wir nannten sie Hab-dich-Kraut. Du bist ein Stück weit gekommen, bis sie dich hatten. Die Pflanze hatte dich. Wir merkten schnell, dass du nicht schlurfen darfst, sondern deine Füße heben musst, wenn du dich nicht verstricken willst. Du musstest von oben auf sie treten und nicht deine Füße durch sie durchschleifen. Genauso kannst du zwar das Wort Gottes hören, doch es wird abgewürgt durch die anderen Dinge, von denen du denkst, dass sie wichtig wären. Das ist eine der Sachen, die ich liebe. Also, ich war in Italien, ich war in Malta und Sizilien, ich war in England, ich war nicht in Frankreich, nicht in Spanien und nicht in Deutschland. Wisst ihr warum? Es ist zu industrialisiert. Das ist der Grund, warum ich noch nicht dort war. Und ich habe auch nicht den Wunsch, dorthin zu gehen. Ich liebe es, in dritte Weltländer zu gehen. Denn wenn du dorthin gehst, wirst du von nichts abgelenkt. Und Australien? Ganz ehrlich. Und ich möchte hier kein Land schlecht machen. Aber wenn du nach Australien gehst, ist es die einfachste Sache der Welt, im Wort zu bleiben. Sie haben nur 3 Fernsehkanäle. Nichts, was sich anzuschauen lohnt. Es sei denn, du schaust das staatliche Fernsehen mit den Parlamentsdebatten. Dort kämpfen sie richtig. Ich scherze nicht. Ein Politiker zog seinen Schuh aus und warf ihn auf einen anderen Politiker. Ich sagte zu mir, okay, das kann man sich angucken, ich lasse das mal laufen. Ich meine, sie springen rum und schreien und lachen einander aus. Es ist unglaublich. Sie verhalten sich zueinander, wie wir über unseren Kongress sprechen. Wir lachen über den Kongress, während sie sich übereinander lustig machen. Und wenn du umschaltest, siehst du den Film Magnolien aus Stahl. Magnolien aus Stahl. Und wenn du nochmal umschaltest, ist da der gleiche Film, aber in einer anderen Sprache. Das ist alles, was dort läuft. Entweder das streitende Parlament oder Magnolien aus Stahl in 2 verschiedenen Sprachen. Als ich das erste Mal dort war, hatte ich Jetlag. Es ist 4 Uhr nachmittags und du möchtest schlafen. Und um 4 Uhr morgens bist du hellwach und fragst dich, wen du anrufen könntest. Aber du kannst um die Uhrzeit niemand anrufen, also schaltest du das Fernsehen an. Inzwischen kenne ich jedes Wort von Magnolien aus Stahl auswendig. Ich könnte das Drehbuch neu schreiben. Ich sagte mir also, wenn mich irgendwas zum Einschlafen bringt, dann bestimmt Magnolien aus Stahl. Jetzt kann ich den Film nicht mehr sehen. An diesen Orten ist es leicht, im Wort Gottes zu bleiben. Wie zum Beispiel Thailand. Ich liebe Thailand. Es ist fantastisch. Wenn du in Bangkok bist und die Tür aufmachst, erschlägt dich die Hitze. Es ist dort ganz anders. Im Hotelzimmer musst du deine Chipkarte einstecken, damit du Strom hast. Wenn du dann rausgehst und die Karte rausziehst, gehen alle Geräte aus. Irgendwann machst du schlauerweise die Karte vom Hotelschlüssel ab und lässt sie stecken. Was bedeutet, dass die Klimaanlage weiterläuft, während du weg bist, sodass das Zimmer gekühlt ist, wenn du zurückkommst. Das sind Sachen, die man im Ausland lernt. Also, es ist draußen schon dunkel, als wir im Hotel ankommen. Ein sehr großes, billiges Hotel mit 10 Stockwerken. Bei unserem ersten Besuch während des Tsunamis war Rebecca so müde, dass sie zum Bett ging und sich einfach auf dieses große, glatte Bett fallen ließ. Aber es ist einfach nur ein Holzgestell. Es gab einen lauten Knall und sie sagt, ich glaube, du musst jetzt für mich beten. Ich erinnere mich, wie wir die Tür um 4 Uhr morgens öffneten, auf den Flur hinausgingen und auf die Stadt schauten. Bangkok schläft kaum. Du siehst die Lichter, es ist warm. Es ist sehr warm, hohe Luftfeuchtigkeit und du spürst die Vorahnung. Es wird ein großartiger Gottesdienst werden. Denn diese Menschen haben keine anderen Quellen für Hilfe. Sie können sich an niemand anderen wenden. Als wir rausgingen, hatten wir fantastische Gottesdienste. Wir beteten für Leute. Wir waren in Singapur, der saubersten Stadt, in der ich je gewesen bin. Und in Städten der dritten Welt hast du ein ganz anderes Lebensgefühl. Denn du bist einfach nur dort. Es ist ein einfaches Leben. Inzwischen haben sie dort auch Computer und andere technische Geräte. Aber als ich das erste Mal da war, war nichts davon im Gebrauch. Jetzt haben die Leute auch Smartphones. Wenn du an so einen Ort gehst, dann gehst du von allem Luxus weg. Es gibt dort keine Ablenkung. Du setzt dich irgendwo hin mit deiner Bibel, vielleicht auf einen öffentlichen Platz. Es ist heiß und du hörst, wie die Autos vorbeifahren. Du sitzt dort und liest und verbringst einfach Zeit mit Gott. Ein Grund, warum wir hier nicht mehr Zeichen sehen, ist, dass wir zu viel Ablenkung haben. Hier passiert einfach zu viel. Hier passieren viele Dinge, von denen du glaubst, sie wären wichtig, aber sie sind es nicht. So empfand ich es, als ich 1997 aus Afrika zurückkam. Ich schaute mir die christliche Welt an und wurde so wütend. Ich hatte das Gefühl, dass die Menschen nicht hören wollen, was wir ihnen zu sagen haben. Die Menschen in Afrika brauchen uns nicht, sondern wir brauchen sie hier. Wir brauchen sie und ihren Glauben. Denn die Afrikaner wissen, was Glauben heißt. Sie müssen Glauben haben oder sie sterben. Es gibt keine andere Hilfe. Das haben ja auch die Pastoren dort gesagt. Sie sagten, oh, Bruder Curry, als ich dort einen Pastor fragte, wie es kommt, dass sie einfach glauben können, da sagte er, hier ist es sehr einfach. Entweder wir glauben Gott oder wir sterben. Wir haben nicht an jeder Ecke ein Krankenhaus, in das wir gehen können. Entweder wir glauben Gott oder wir sterben. Aber hier haben wir zu viele Möglichkeiten. Und jede Möglichkeit außer Gott ist ein Idol oder ein Götze. Verstehst du? Alles andere als Gott, auf das du hoffst, ist ein Idol oder ein Götze, den du vor Gott stellst, zu dem du hinläufst, wenn du etwas brauchst, anstatt dass du zu Gott gehst. Das merkst du, wenn du von allen Dingen weggehst. Und es ist wichtig, seinen Glauben aufzubauen. Was immer dir hilft, deinen Glauben aufzubauen, ist gut. Aber ich sage dir, du hilfst deinem Glauben nicht weiter, wenn du weiter zu Götzen gehst. Werde frei von ihnen. Vertraue Gott. Vielleicht sagst du jetzt, was ist, wenn ich dann sterbe? Oh, wäre das nicht schrecklich, wenn du Jesus eher triffst, als du gedacht hast? Komm schon, was bedeutet schon dieses Leben? Wir müssen uns klar machen, dass wir nur eine kurze Zeit hier sind. Lasst uns dafür sorgen, dass das zählt. Lasst uns Gott vertrauen. Du hast hier nur eine kurze Zeit, um Gott zu zeigen, dass du ihm glaubst. Nutz diese Zeit. Lass uns etwas tun, auf das Gott seit Jahrhunderten wartet. Etwas, was er vorher noch nie gesehen hat, was er sich wünscht. Er fragt dich, bist du die Generation, auf die ich warte? Bist du das? Gehörst du dazu? Du fragst mich, warum sollte Gott sowas denken? Weil er das schon bei den Israeliten gehofft hat. Er brachte sie bis zum Rand der Wüste. Und dann sagte er, oh, entschuldigt, ich vergaß, dass ihr sagtet, ich hätte euch zum Sterben in die Wildnis gebracht. Deswegen werdet ihr jetzt den langen Weg nehmen, weil ich darauf warten muss, dass die Zweifler gestorben sind. Denn ihr habt euren Standard gesetzt. Ihr habt gesagt, ich hätte euch hierher gebracht, damit ihr sterbt. Und so soll es sein. Und dann werde ich auf die nächste Generation hoffen. Und wenn die nächste Generation kommt, werde ich sie fragen, seid ihr die Generation, die weitergehen wird? Die Generation, die in das verheißene Land gehen will? Und ich kann euch sagen, Gott hat schon lange versucht, die Botschaft, die ich seit 10 Jahren predige, an seine Gemeinde zu geben. Besonders die letzten 3, 4 Jahre. Seit wenigstens 60 Jahren versucht er, diese Botschaft seiner Gemeinde mitzuteilen. Vermutlich noch viel länger, denn man findet Teile davon in der Kirchengeschichte. Er versuchte es seit 1947 mit den Manifested Sons of God. Er versuchte es mit dem Letter Rain Movement. Er bringt die Kirche bis zum Rand des Jordan und er fragt sie, seid ihr die Generation, die weitergehen wird? Aber die sagt vielleicht nur, ich bin aber besser als die anderen dort. Schade, das ist die falsche Antwort. Wir werden auf die nächste Generation warten, auf eine Generation, die verstanden hat, was Sohnschaft und was Dienerschaft bedeutet. Deswegen wartet Gott immer noch und fragt uns, wer wird danach leben? Wer wird es zur Entfaltung bringen? Wer wird darin leben und wandeln? Wer wird zu den manifestierten Söhnen Gottes gehören? Wer wird als Kind Gottes in Demut wandeln, in Übereinstimmung mit dem, was Gott gesagt hat? Wer wird darin leben und wandeln? Und darum geht es. Du selbst musst eine Entscheidung treffen. Du selbst musst den Schritt über die Linie tun. Dann wird die Kirche und die Frommen sich auf dich stürzen, mit allem, was sie haben. Denn genauso wie Noah, der eine Arche baut, bringst du jeden Tag Verurteilung über sie, weil sie nämlich nicht mit Gott leben wollen. Und deine Gerechtigkeit wird sie stören und ihnen peinlich sein, genau wie es den Pharisäern peinlich war. Es hat sie nicht gestört, dass Jesus Menschen geheilt hat. Es störte sie eher, dass Jesus Menschen heilen konnte und sie konnten es nicht. Sie waren beschämt, also haben sie ihn verfolgt. Und genauso wird es sein, wenn du als Christ etwas tust, was die Kirche nicht tun kann. Sie wird dich genauso verfolgen. Ich liebe es, was David Hogan zu diesem Thema gesagt hat, als man ihm vorwarf, er sei arrogant. Er sagte, Arroganz hat noch nie einen Toten aufgeweckt. Die Entscheidung müssen wir selbst treffen. Entweder wir gehen los und zeigen allen, wie es anders geht, oder wir unterwerfen uns. Hör zu. Ich weiß, dass Gott sich etwas für uns wünscht und ich weiß auch, dass Gott möchte, dass du glücklich bist. Er möchte, dass du glücklich bist, aber er möchte, dass du glücklich bist, indem du das Richtige tust. Und häufig fragen wir andere, was magst du? Und sie antworten, ich mag Musik, ich mag Fotografie, ich mag Kochen. Aber ich habe bisher noch keinen christlichen Musiker getroffen, der mit seiner Musik Gott dienen wollte und der nicht an eine Stelle kam, wo er sagen musste, ich lasse meine Musik sein, denn ich habe gemerkt, dass ich keinen anderen Gott haben will als ihn. Und er will von mir wissen, liebst du mich mehr als deine Musik? Aber auch wenn du es niedergelegt hast, heißt es nicht, dass es nicht wiederkommt. Es kann sein, dass in dem Moment, in dem du deine Hand hebst, genau wie Abraham seine Hand mit dem Messer hob, um sein Liebstes zu opfern, Gott zu dir sagt, jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest und ich weiß, dass du mir gehorchen wirst. Also wirst du eventuell deine Musik nicht lassen müssen. Aber ich kenne keinen christlichen Musiker, der nicht an diese Stelle gekommen ist, wo er sich zwischen seiner Musik und Gott entscheiden musste. Es ist, als würde Gott dich fragen, was magst du am meisten? Was liebst du? Ich mag das hier. Gut, lass es sein. Aber es gibt auch Leute, die dir sagen, das, was du am meisten magst, sollst du nach Gottes Willen weiterverfolgen. Aber sei da vorsichtig. Denn es könnte sein, dass Gott zu dir sagen muss, leg es für mich nieder. Ich will damit nicht ausschließen, dass Gott dir irgendwann später sagt, okay, jetzt nimm es wieder auf, denn ich habe es geheiligt. Benutze es für mich. Aber wir müssen verstehen, was Gott möchte. Zuerst und als Wichtigstes. Möchte Gott, dass du in das Bild seines Sohnes verwandelt wirst. Zuerst und als Wichtigstes. Und es kann manchmal bedeuten, dass du alles ablegen musst, was dir lieber ist als das, damit du in ihm aufwachsen kannst. Und vielleicht gibt er es dir dann wieder zurück. Aber du musst die Stelle erreichen, wo du dich fragst, was du mehr liebst als Gott. Womit möchtest du lieber deine Zeit verbringen als mit Gebet, dem Reden mit deinem Vater? Und mit Beten meine ich nicht diese religiöse Sache, die die Leute als Beten bezeichnen. Ich mache das nicht. Wenn ich beten sage, stellst du dir eventuell das Falsche darunter vor. Ich versuche, meine Zeit mit Gott zu verbringen. Ich rede mit ihm, während ich spazieren gehe. Und wenn du mich ein Gebet sprechen hörst, dann sind das Worte, die ich in meinem Gespräch mit Gott zu ihm sage. Damit beginnt meine Gebetszeit nicht, sondern sie unterbricht mein Gespräch mit Gott. Ich spreche dann mit ihm über eine bestimmte Sache. Den Rest der Zeit bin ich einfach mit ihm zusammen. Und hör zu, ich mag einen guten Spaß genauso wie ihr oder Leichtigkeit oder Albernheit. Ich liebe es zu lachen. Ich freue mich am Leben. Und obwohl mich manche als ernsthaften, vielleicht manchmal etwas depressiven Typ sehen, bin ich das überhaupt nicht. Ich freue mich am Leben. Und ich freue mich über einen guten Witz. Ich freue mich, wenn ich mit Leuten lachen kann. Und manchmal, wenn ich über Leute lachen kann. Ich kann auch über mich lachen. Und ich war schon in einigen seltsamen Situationen. Darüber freue ich mich. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich mein Gespräch mit Gott dafür unterbrechen muss. Natürlich gibt es auch Sachen, über die du nicht mehr lachen kannst, denn Gott findet sie nicht komisch. Aber genauso gibt es auch Sachen, worüber ich aus tiefstem Herzen lachen kann, worüber ich mit Tränen lachen kann und das Lachen nicht mehr nur aus dem Mund, sondern auch aus der Nase kommt. Tears, everything, you know what I mean? You've passed laughing and gone to snorting, you know what I'm saying? It's just there, right? You can't help it. It's just there and you're going, right? Und wenn du plötzlich still wärst, würdest du Gott lachen hören. Denn wenn alle um dich herum lachen, musst du mitlachen. Es ist ansteckend. It's contagious. Isn't that right? Manchmal amüsiert sich Gott über etwas und du musst lachen und weißt überhaupt nicht warum. Worüber lachst du denn? Über dich? Oh. Sei einfach mit Gott zusammen. Habe Gemeinschaft mit ihm. Teile deine und seine Gefühle. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht abgehoben in einer Trance herumlaufe oder seltsame Ahnungen habe. Das will ich nicht. Ich möchte realistisch sein. Wir sollen nicht seltsam sein, sondern lebendig. Und ich will mich hier nicht als Vorbild aufspielen. Lebt mit Gott. Kommuniziert mit ihm. Habt Gemeinschaft mit ihm. Denkt nicht in Konzepten wie, ich muss ganz viele Stunden zu Gott beten. Ich muss so viele Tage in diesem Monat fasten. Nein, sei einfach mit Gott zusammen. Rede mit ihm. Verbringe Zeit im Wort Gottes. Hör zu, es geht um den Geist und das Wort. Du kannst so auf das Wort konzentriert sein, dass du ein Pharisäer wirst. Und du kannst so sehr auf den Geist konzentriert sein, dass du wie ein Esoteriker wirst und für niemanden wirklich eine Hilfe bist. Dann nimmt dich niemand ernst, sondern man macht Witze über dich. Ich würde das tun. Ich würde mich über dich lustig machen. Ich mache ein Video über dich und stelle es ins Internet. Jetzt guckt sich jeder nach Kameras um. Aber ihr versteht, was ich sagen will. Seid einfach mit Gott zusammen. Freut euch an seiner Nähe und seiner Freundlichkeit. Achtet auf sein Wort und achtet auf seinen Geist. Ihr braucht beides zusammen. Ihr müsst im Geist wandeln und ihr müsst im Wort bleiben. Sein Wort sagt dir, wann du im Geist bist, und sein Geist bestätigt sein Wort. Beide arbeiten Hand in Hand und so bleibst du auf der sicheren Seite. Leute, die sich nur für eine Seite entscheiden, machen Fehler und sie werden seltsam. Sie machen seltsame Fehler. Bleibt im Wort Gottes, bleibt im Geist Gottes, liebt Gott, liebt euren Nächsten wie euch selbst und handelt an anderen, wie ihr an euch gehandelt haben möchtet. Versucht immer mit Gott zusammen zu sein und mit ihm ein Gespräch zu führen. Und wenn es Leute gibt, mit denen du das nicht machen kannst, bei denen deine Beziehung zu Gott leidet, dann trenn dich von ihnen, aber geh nicht von Gott weg. Und lass nicht zu, dass Höflichkeit oder politische Korrektheit dich dazu bringt, mit den falschen Leuten zusammen zu sein. Cause you to stand by or sit by and stay with someone just while I'm trying not to be rude or I'm trying not to be this. No, nein, Gott ist wichtiger. Trenn dich von diesen Leuten. Bleibe bei Gott. Lebe mit Gott. Amen? Wir machen eine kurze Pause. Take a quick break. In ihm bist du vollständig. In ihm bist du beschnitten. Nicht mit der Beschneidung, die mit Händen geschieht, sondern mit der Beschneidung deines Herzens. Du bist mit ihm begraben in der Taufe. Du bist auferstanden mit ihm durch deinen Glauben in das Wirken Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Und wenn du Satan gegenüberstehst, weißt du, derjenige, der in dir ist,